Abschnitt 30 aus Das Rote Zimmer von August Strindberg. Übersetzt von Emil Schering. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. 30. Kapitel. Epilog. 1882. Es gibt sicher keine zweite so hässliche Gasse in Stockholm und kein zweites so altes, schmutziges und düsteres Haus. Das Tor der Einfahrt steht wie ein ausgedienter Galgen einladend da. Die Rollsteine auf dem Hof sind im Lauf der Zeit so zusammengerückt, dass einige kleine Arten von Honiggras haben aufschießen können. Und das Haus steht da allein wie ein alter Einsiedler, der einen abgelegenen Ort aufgesucht hat, um dort einmal zusammenfallen zu können. Ein Eichamt ist auf dem Hof gewesen und die Außenwände sind von Rauch geschwärzt. Die Ritzen zwischen den Fensterrahmen und den Mauern sind zugewachsen und das Haus sieht aus, als habe es sich ein Menschenalter weder Gesicht noch Augen gewaschen. Das Fundament hat sich gesetzt und das Gebäude hat sich auf die linke Seite geneigt. Die Dachrinne hat geleckt und Tränen geweint, die schwarze Furchen über die ganze Vorderseite gezogen haben. Der Bewurf hat sich hier und dort gelöst und man kann in stürmischen Nächten hören, wie es die Wand herunter in den breiten Rinnstein rasselt. Es sieht mit einem Wort aus wie ein alter Witwensitz der Armut, des Leichtsinns, der Nachlässigkeit und des Lasters. Und doch gibt es zwei Menschen, die an diesem Haus nicht vorbeigehen können, ohne stehen zu bleiben und mit Rührung und beinahe mit Liebe dieses elende, unfreundliche alte Gebäude zu betrachten. Für sie ist das große Tor eine Ehrenpforte, das Unkraut und der Rinnstein eine grünende Wiese und ein murmelnder Bach. Das schwarze Haus, eine liebenswerte Ruine mit lieblichen, rosenroten Erinnerungen. Es ist noch mehr, denn wenn sie dort vorbeikommen, singt es in der Luft und duftet es aus der Erde, und sie sehen die Sonne auch am bewölkten Herbsttag scheinen, und sie können sich sogar so weit vergessen, dass sie sich küssen, denn sie sind immer etwas närrisch gewesen, die guten Menschen. Vor 3 Jahren stand unser junger Freund, wir müssen ja sein Freund sein, nachdem er seine jugendlichen Verirrungen bereut und die Gesellschaft um Verzeihung gebeten hat und dazu ein respektabler Mann geworden ist, der den Staat dient und im Reichssaal Purpur trägt. Unser junger Freund stand 3 Treppen hoch in dem hässlichen Haus und hatte einen Brief Stecknadeln im Mund, einen Hammer in der Rocktasche und eine Kneifzange unterm Arm. Er stand auf einer Leiter und steckte Gardinen auf, in einem kleinen Zimmer, einem sehr kleinen Zimmer, das nur ein kleines Sofa, eine kleine Toilette, einen kleinen Schreibtisch und ein kleines Bett mit rot und weißen Vorhängen enthielt. Im Esssaal aber stand der treue Isaak in Hemdsärmeln und strich Kleister auf eine Tapete, die er auf ein Blättbrett zwischen 2 Stühlen gelegt hatte. Und er pfiff dabei und er sang eine Menge unbekannter Lieder nach nie gehörten Melodien. Und als er müde wurde, deckte er auf einem leeren Kasten vorm Fenster das Frühstück. Und draußen schien die Sonne in den Garten des Nachbars. Er war nicht groß, der Garten, der dazwischen den Hausmauern eingeklemmt lag. Er hatte nur einen Birnbaum, aber der blühte und er hatte 2 Blüterbüsche, die auch blühten. Und zwischen den Hausgiebeln sah man den Himmel und die Mastspitzen der Holzschuten im Hafen. Isaak war selbst unten im Milchladen gewesen und hatte die Butterbrote und den Porter gekauft. Und er hatte das Zimmer der Frau tapeziert. Und er hatte Oleander und Efeu gekauft, damit die hässlichen Flurfenster mit ihren schwarzen Rahmen die junge Frau nicht erschreckten, wenn sie ihren Einzug hielt. Er hatte sie zuerst streichen wollen, war aber bange gewesen, dass es nach Ölfarbe riechen würde. Eine Droschke hielt auf der Straße. »Das ist Borg«, sagte Isaak. »Was hat er hier zu schaffen?« »Und er bringt diese Pest, den Levin, mit.« Es war ein langer Besuch von 10 Minuten und er war peinlich. Falk aber nahm ihn hin, wie jede andere Prüfung, und er fühlte, dass er für immer mit der Vergangenheit gebrochen habe. In einer Hinsicht wenigstens. In anderer fühlte er sich gebunden, denn er war in den 10 Minuten gezwungen worden, wieder zu unterschreiben. Und dann kommt die Schwägerin Frau Borg mit Frau Revisor Hohmann. Und sie finden die Tapeten im Esssaal zu dunkel und die Tapeten im Zimmer der Frau zu hell. Die Gardinen im Zimmer des Mannes hätten etwas breiter sein müssen. Der Teppich passe nicht zum Stoff der Möbel. die Banktüel sei altmodisch und der Kronleuchter für seine Einfachheit zu teuer. Besonders aber ruft ein Möbel im Zimmer der Frau lange, aber leise Überlegungen hervor und lässt den beiden Freundinnen keine Ruhe. Und die Küche ist schwarz und der Flur schmutzig und der Aufgang schrecklich. Sonst aber ist es recht nett. Man sollte es nicht glauben, wenn man in den entsetzlichen Hof kommt, wo es nicht einmal einen Pförtner gibt. Das war die zweite Plage. Die ging aber auch vorüber, wie alles andere. Isaac aber ist nicht mehr so fröhlich, nachdem man seine Tapeten kritisiert hat. Und Falk sieht einen Augenblick ein, dass es ein elendes Nest ist. Aber er öffnet die Fenster, um die unreinen Geister hinauszulassen, die im Lustgarten seines Paradieses gewesen sind. Und Isaac erklärt, er werde sie während der Hochzeitstage in den Schuldturm stecken, damit sie nicht dabei sein können. Und dann kommt sie. Er stand am Fenster und sah sie auf 1000 Klafter, und er beanspruchte Glauben, dass ein Leuchten von ihr ausgehe und dass es hell auf der Straße werde, wo sie ging. Er wusste eine Menge unglaublicher Geschichten von ihrer Güte, Liebenswürdigkeit und Schönheit natürlich, doch nicht einmal sie glaubte daran, und es lohnt nicht, sie zu wiederholen. Und als sie in die künftige Wohnung eintritt und alles entzückend findet, da geht Isaac in die Küche hinaus und spaltet Holz und macht Feuer im Herd, und als er wieder hereinkommt, ein Tablett mit Schokolade tragend, da wird er erst vermisst. Und das amüsiert ihn, denn er weiß, dass niemand in der Welt von denen, die lieben, vermisst werden kann. Und er findet ihren furchtbaren Egoismus, den sie Liebe nennen, recht liebenswürdig. Dass er berechtigt ist, erkennt sogar die Welt an. Was die Welt sagte? Dies sagte die Welt. Na, dieser Falk hat sich verheiratet? Nein, mit wem denn? Mit einer Lehrerin. Pfui Teufel, so einer mit blauer Brille und kurzgeschorenem Haar. Weitere Auskunft glaubte der Frager nicht mehr verlangen zu brauchen. Hätte der andere dagegen geantwortet, er hat sich mit Koch Stroms Tochter verheiratet, dann hätte die zweite Frage gelautet, hat sie Geld mitgekriegt? Weitere Fragen tut die Welt nicht, und das ist gut, wenn's so wäre. Aber die Welt stellt auch die unerlässliche Forderung, dass Menschen, die den Geistlichen mit dreimaligem Aufgebot behelligt und die Gemeinde damit behelligt haben, es dreimal anzuhören, die Welt gezwungen haben, genealogische Forschungen anzustellen und die Welt gezwungen haben, einen Berichterstatter auf die Hochzeit zu schicken. Die Welt stellt die Forderung, dass sie glücklich sein sollen, sonst wehe ihnen. Wenn sie aus der Schule kommt, müde von der Arbeit, verdrießlich über eine Demütigung, niedergeschlagen über misslungene Bemühungen, und trifft eine Freundin auf der Straße, die ihre Hand ergreift und sagt, du siehst nicht glücklich aus, Elisabeth, dann wehe ihm. Wenn er aus seinem Amtszimmer kommt, mit Verzweiflung im Herzen, denn er ist bei einer Beförderung übergangen worden, und er trifft einen Freund, der findet, er sieht niedergeschlagen aus, dann wehe ihr. Ihr Unglücklichen, wenn ihr nicht geruht, glücklich zu sein. Es ist ein Winterabend, ein Jahr oder mehrere danach. Sie sitzt an ihrem Schreibtisch im Zimmer und korrigiert Aufsatzhefte, und er sitzt an seinem Tisch in seinem Zimmer und summiert Vermögensaufnahmen. Und die Federn kritzeln und die Uhr tickt und die Teemaschine brennt. Und wenn er von den Papieren aufblickt, sieht er an ihrem freundlichen Gesicht, ob sie aufsehen will, und dann treffen sich ihre Augen, und sie nicken sich zu, als hätten sie sich lange nicht gesehen, und dann schreiben sie wieder. Schließlich aber wird er müde. Wollen wir nicht ein Weilchen plaudern, fragt er, und sie hat nichts dagegen, wenn der eben gefasste Beschluss mit absoluter Majorität aufgehoben wird. Und wovon sie sprechen? Danach fragt der Spötterburg auch einmal, als er erklärte, die Ehe sei eine naturwissenschaftliche Unmöglichkeit. Als ein Axiom stellte er auf, der Augenblick müsse kommen, da man alles zusammen besprochen habe, alle Gedanken und Ansichten des anderen wisse. Dann aber müsse das absolute Schweigen eintreten. Der Narr. Ende von Abschnitt 30. Ende von Das rote Zimmer von August Strindberg, übersetzt von Emil Schering.